Läuft. Willkommen zur Teamsitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit der Piraten Nordrhein-Westfalen heute am 29. Oktober 2021 um 21.05 Uhr. Das Pad ist im Chat bzw. im Lattenrost. Wir beginnen direkt mit der Genehmigung der Tagesordnung. Die ist, wie gesagt, im Pad. Falls jemand was einzuwenden hat, möge er sich bitte jetzt melden. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Daher würde ich sagen, die Tagesordnung heute wird genehmigt. Und damit kommen wir dann direkt zum ersten Tagesordnungspunkt, der Genehmigung des letzten Protokolls. Das ist nämlich das vom 15. Oktober 2021. Der Link dazu ist im Pad. Wobei man da anmerken muss, das war ja wirklich nicht eine AGÖA-Sitzung, sondern eher ein Austausch zwischen zwei Menschen. Von daher weiß ich gar nicht, was es da für ein Pad was überhaupt für ein Protokoll ist. Gut. Ihr habt gesagt, ihr hättet 4 Stunden Sitzung gemacht. Und dann habe ich das Protokoll ins Wiki gestellt. Ja, wir haben Sitzung gemacht, aber nicht protokolliert eigentlich. Das habe ich wohl auch gesehen. Die Twitter-Zahlen waren eintragen. Ha. Jo. Okay, die Twitter-Zahlen hat eingeladen. Okay, also wir genehmigen das Protokoll vom 15. Oktober mit den Twitter-Zahlen. Gibt es Einwände? Ich enthalte mich. Das nehme ich jetzt persönlich. Ja, ich war ja nicht da, deswegen enthalte ich mich. Ich mich auch. Also ich bin dafür. Ich auch, und ihr habt echt was. So, damit ist das Protokoll vom 15. Oktober aber genehmigt. Mit ganzen 2 dafür. Also grobe Regel immer, was nicht dokumentiert ist, ist nicht passiert, ne? Oh, wir haben gehalten. Durch. Fabian dann ein paar Punkte angeschrieben, ja ganz ernsthaft. Wir warten. Betonung liegt auf getan. Naja, aber hier machen wir jetzt bitte auch weiter. Also das Protokoll ist genehmigt. So, wir haben im Pad keine Mitgliederzu- oder Abgänge vermerkt. Und Ich hätte da eine Anmerkung. Und zwar hat mich ein junger Mann per Twitter-DM kontaktiert. Der hat unsere Ausschreibung gesehen und der möchte auch sehr, sehr gerne hier mitmachen. Ich habe ihm beschrieben, wie er ins Mumble kommt und dass wir heute Sitzung haben, aber der muss heute bis 10 Uhr arbeiten. Ich hoffe, dass er dann in 14 Tagen mal Zeit hat, sich hier vorzustellen. Ich glaube, ich weiß sogar, wen du meinst, weil wenn es die Person ist, dann will sie sich nicht nur in der AGÖA einbringen. Aber mir sagt ja keiner was. Ich würde mal sagen, wir gedulden uns einfach 14 Tage. Genau. Ich werde ihm aber den Link zum Lattenrost schon mal schicken. Vielleicht mag er sich ja da schon mal anmelden. Also ich meine grundsätzlich, der Lattenrost, der ist ja öffentlich. Von daher, warum nicht? Ich meine, die paar Channels, wo nicht öffentlich ist, die sind auch nicht öffentlich. Also von daher, warum nicht? Das war jetzt ein Mordplatz. Wir kennen ihn. Okay, gut. Wir kennen mich. Gut. Dann kommen wir zu den Teamberichten. Pressemitteilungen, Blogbeiträge erledigt. Da haben wir einmal die Pressemitteilung zum 2. Landesparteitag NRW veröffentlicht am 15. Oktober. Der Landesparteitag war mittlerweile auch schon. Dann haben wir einen Blogbeitrag tatsächlich, der geht erst morgen raus. Ah nee, Bullshit. Morgen die Großdemo zum Versammlungsgesetz NRW. Die ist am 21. Oktober rausgegangen, betrifft den morgigen Samstag, den 30. Oktober. Dann haben wir eine Pressemitteilung, Piraten kritisieren Pläne zur fallenden Maskenpflicht an Schulen, veröffentlicht am 27. Oktober, einen Blogbeitrag, Informationen zur Aufstellungsversammlung 21.2 in Bielefeld. Das ging heute am 29. Oktober 2021 raus. Und dann haben wir noch offene geplante Beiträge, einmal eine Pressemitteilung zum Hochwasser. Ja, das hatte ich eingetragen. Da ist aber bisher nicht mehr drin als die Links, die ich so gefunden hatte. Die SPD und die Grünen haben am 31. August einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss beantragt oder wie auch immer man das nennt. Und der hat sich konstituiert am 8.10. und ist dann erstmal fröhlich in die Herbstpause gegangen. Ich wollte jetzt mal schauen, wann da der nächste Termin ansteht. Und dann gegebenenfalls dazu was schreiben. Ich hatte auch mal kurz mit Stefan nur gesprochen. Er kennt ja auch einige Leute, die tatsächlich vor Ort auch sehr betroffen waren von dem Hochwasser. Und er hatte angeboten, dass er uns da, wie sagt der Alius immer? Verknüpft, verknuselt? Keine Ahnung, vergessen. dass wir da vielleicht auch ein Zitat bekommen aus der Gegend. Okay. Gibt es erstmal grundsätzlich zu den bereits veröffentlichten und zu der eingeplanten Pressemitteilung irgendwelche Anmerkungen? Ich sehe nichts. Dann haben wir noch, wird gerade noch geschrieben, ich mache erstmal aus dem kleinen Kalender weiter. Da ist am 6. November die Verhütung der Ausbeutung der Umwelt in Kriegen und bewaffneten Konflikten. Und am 10. November der Welttag der Wissenschaft für Frieden und Entwicklung. Da ist die Frage, ob wir da vielleicht irgendwas zu schreiben. Ich weiß jetzt nicht, wer es eingetragen hat. Vielleicht mag die Person noch mal was dazu sagen. Und ob das schwierig für NRW, ne? Also Kriege und bewaffnete Konflikte, würde ich sagen, nein. Ja, und AG außen. Streichen wir das. Das hat sich dann sozusagen von selber erledigt. Mittlerweile steht da aber dann noch der Blogbeitrag Hauto Direktkandidat, Direktkandidatin. Ich kann mir schon denken, was dahinter steckt, aber möchte sich die Person, die das eingetragen hat, noch dazu äußern? Ja, also ich, es gibt ein Hauto im Wiki, wie man das so anstellt, wie man eine Aufstellungsversammlung organisiert, wie man Direktkandidaten wählt, was man dann danach noch zu tun hat mit den Formularen und so. Da sehr viele alte Hasen in dieser Partei weg sind und Gott sei Dank muss man sagen, auch viele jüngere, neue Leute da sind, wäre das vielleicht etwas, einfach mal so einen Blogbeitrag auch zu schreiben. Kann man besser bewerben als so eine Wiki-Seite und ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Man könnte in dem Zusammenhang halt auch, was nämlich zum Beispiel nicht im Wiki steht, mal so ein bisschen noch umreißen, was denn, also warum das überhaupt wichtig ist. Also unsere Direktkandidaten haben ja keine große Chance, gewählt zu werden, also in den Landtag gewählt zu werden per Direktmandat. Aber gerade für so eine Landtagswahl ist es ja nicht unwichtig, dass wir auch Direktkandidaten haben. Zum einen, weil die lokale Presse, das haben wir ja sogar schon bei der Bundestagswahl mitbekommen, durchaus nachfragt. Zum anderen auch zu Podiumsdiskussionen in Schulen etc. Eigentlich in erster Linie die Direktkandidaten nachgefragt werden. Und vorhin hat irgendjemand gesagt, er hätte Langeweile über Eichwald. Wäre das vielleicht was für dich? Du meinst, dass ich so eine Direktkandidatseite mache? Ja, so ein Blogbeitrag. Also du sammelst da ja jetzt auch gerade eigene Erfahrungen. Und das ist wirklich sehr, also ich bin verwirrt, ja, aber ja, stimmt. Ja, gehe ich ja mal von aus, dass du Direktkandidat in Krefeld werden möchtest. Ja, und dann, wenn du fertig bist mit dem Blogbeitrag, dann weißt du, wie es geht. Ja, das auf jeden Fall. Ich setze mich nächste Woche mal dran. Das wäre super. Ich helfe dann auch gerne, aber ich fände es super, wenn du mal einfach mit so einem Text anfängst. Der kann ja auch ruhig so ein bisschen persönlicher sein. Der ist ja vor allem an die Mitglieder gerichtet. Genau. Gut. Haben wir auch was weiter erledigt. Sehr schön. Heute sehr produktiv. Fragen jetzt auch deine eigene auch mit. Also Sandra weiß ich jetzt nicht. Höchstens 2017, ne? Aber auch länger nicht. Aber im Rhein-Erft-Kreis gibt es ja bereits gewählte Direktkandidaten, da könnte man ja auch nochmal nachfragen. Das ist aber auf jeden Fall eine gute Idee mit dem Nachfragen, dass man da vielleicht noch irgendwie, ne, nochmal so persönliche Sachen hat. Und Sandra war Kandidatin für Krefeld 2 für die Landtagswahl 2017. Also auch sie hat schon Erfahrung. Gut, dann sind wir aber da auch schon einen Schritt weiter. Wenn es jetzt zur Webseite und zu den Beiträgen nichts mehr gibt, würden wir weitergehen. Da kommt jetzt irgendwie nichts, dann kommen wir zum MeQuest-Tracker. Da steht nichts drin. Mir ist nichts bekannt. Ist da euch mehr bekannt, ist die Frage. Ich gucke nochmal eben, aber ich meine, da wäre jetzt eigentlich nichts drin gewesen. Nee, da waren nur die automatischen Antworten von den Presseleuten, die im Urlaub oder in Abwesenheit sind. Aber was Spannendes war eigentlich nicht drin. Gut. Wenn das so ist, gehen ja. Wir einfach direkt weiter. Ist auch jetzt aktuell nichts Neues drin. Also ich habe noch nie erlebt, dass da mal irgendwo drin war. Naja, kommen wir zu Social Media. Wir fangen an mit Twitter und ich denke mal, Isan möchte was sagen. Ja, breit gestreut, weil voll waren anfühlt wie jetzt. Wir haben nämlich jetzt wieder Posit mit dabei, und Follow. Und das freut mich genau, weil das waren Zahlen, die alle aus solches. Gut, aber danke für den Bericht. Ich meine, die Zahlen, die sind völlig in Ordnung. Also da kann man sich jetzt nicht beschweren. Gibt's Fragen zu Twitter? Das scheint nicht der Fall. Dann, Eine Bitte, dass wir morgen früh nochmal auf die Demo hinweisen mit den neuesten Sachen, also Piratenblock, gemeinsame Anreise und so weiter. Vielleicht so um 9 irgendwas vorbereiten. Dankeschön. Danke. Also ich habe das heute, also vorhin schon einmal gepostet, morgen dann übernimmt Isan, habe ich jetzt rausgehört, danke dafür. Kriegen wir hin, Vaku, alles wird gut. Ich bin beruhigt. Auf dein Social-Media-Team ist immer Verlass, das weißt du doch. Wir kommen zu Facebook. Die Zahlen sind nicht im Pad, die werden nachgereicht. Ich kann sie euch aber vorlesen. Beitragsreichweite hatten wir 4.408. Da hatten wir ein Minus von ca. 80%, weil weniger Beiträge, also deutlich weniger Beiträge als im Vormonat. Entsprechend auch Beitragsinteraktionen sind deutlich runtergegangen auf 150. Wir haben trotzdem 3 neue Gefällt-mir-Angaben bekommen. Und Seitenaufrufe hatten wir 99. Gibt es Fragen zu Facebook? Haben wir da auch die Demo nochmal erwähnt irgendwie? Ja, zeitgleich mit Twitter heute. Okay. Und ich weiß ja nicht so wirklich, wie Facebook funktioniert, aber teilst du dann auch die Sachen, die von Bündnis gefacebookt werden? Ich habe heute noch nicht geguckt, ob da was kam. Ich gucke jetzt gleich mal und wenn da was ist, dann teile ich das natürlich sehr gerne. Dankeschön. Wir kommen dann aber erstmal zu Instagram. Die Zahlen werden auch da im Pad nachgereicht. Ich kann sie euch trotzdem vorlesen. Wir haben 377 Konten erreicht. Das ist ein Minus von fast genau 100%. Auch hier wegen weniger Beiträgen, also deutlich weniger Beiträge als im Vormonat. Es haben 53 Konten mit uns interagiert. Wir haben circa 4 neue Abonnenten dazu gewonnen. Wir hatten 4 Beiträge, 2 Stories, entsprechend natürlich die Zahlen gering. Trotzdem hatten wir 100 Profilaufrufe, was ein Minus von ca. 60% ist. Gut, kann man verkraften. Der nächste Monat wird mehr. Gibt's allgemein zu Social Media Fragen? Fragen, Twitter, irgendwas soll ich... Teils. Also sagen wir so, du musst nicht unbedingt jedes Mal dir den Aufwand machen, das zu machen. Ich teile auf Instagram das meistens in der Story, was nach 24 Stunden wieder verschwindet. Facebook ist eher so aktuell ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Es liegt nicht an den Beiträgen, sondern einfach, weil es Facebook ist. Wenn du dir die Mühe machen willst, gerne. Also es wird auf jeden Fall verwendet, das ist der Fall, aber... Also bei so großen Sachen, die wichtig sind, wie so ein Demo oder so, gerne immer auch die beiden anderen Plattformen, aber so zum Beispiel so ein Weltpolio-Tag, das ist ja was Zeittechnisches und das würde ich dann maximal in die Story packen, weißt du? Nein, weiß ich, aber ist okay. Fachmann ist auch relativ, aber wenn du die Zeit hast, gerne, warum nicht, aber damit du weißt, du musst es nicht tun. Um dein, ich weiß nicht, was eine Story installiert, weil ich... Ah, okay, gut. Ich weiß nicht. Ja, gut, hätten wir das geklärt. Dann haben wir noch im Pad immer noch die Werbung stehen, die ist eigentlich noch aus dem Bundestagswahlkampf. Ist die Frage, inwiefern wir das noch da stehen lassen. Wir hatten noch 100 € Budget und wir hatten nicht vor 14 Tagen, sondern vor 4 Wochen besprochen, dass wir die noch nutzen möchten. Ah, haben wir auch besprochen, wie wir die nutzen wollen? Ja, ich glaube, du warst doch dabei. Aber sie wurden bisher nicht genutzt, oder bin ich mir gerade unsicher? Nein. Wurden sie nicht. Ich meine, wir wollten die Idee von Dani aufgreifen und irgendwie nochmal um Mitarbeit werben. Neupiraten, Mitarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, irgendwie sowas. Ich müsste jetzt auch nochmal ins Protokoll gucken. Ich erinnere mich aber auch so grob, ich weiß aber auch, dann war recht schnell im Gespräch irgendwie die Finanzierung und welche Zahlungsmethode und dass wir dann irgendwann gesagt haben, Bali muss Kreditkarte regeln. Und ich glaube, an dem Punkt waren wir. Ja, ganz grundsätzlich wäre es schön, wenn wir das mal mit der Kreditkarte regeln, aber wir hatten ja schon Werbung gemacht auf Facebook und Insta und das klappte ja auch anders. Ja, stimmt. Dann könnte man tatsächlich überlegen, ob man so einen Aufruf zur Mitarbeit nochmal schaltet. Wobei die andere Frage, wie lange ist denn der Beschluss über diese 100 Euro noch gültig? Also wie viel Zeit haben wir noch? Ich meine damals, dass der Elder gesagt hätte, dass laut dem Antrag, den ich damals gestellt habe für die 300 Euro, da eigentlich keine Befristung drin ist. Ja, das ist ja nicht gleichzuwerten mit einem Finanzantrag von einem VKV oder sowas. Das ist ja eine separate Sache und die ist ja auch zweckgebunden für den Social-Media-Wahlkampf. Daher sollte das auch keine Befristung haben. Heißt natürlich jetzt nicht, dass wir uns elend lang Zeit lassen dürfen. Wir werden uns natürlich trotzdem zeitnah dran setzen. Aber das heißt, dass wir sozusagen jetzt nochmal eine Art kleine Werbeaktion zur Mitarbeit machen. Richtig? Ja, 9 Mitgliederwerbung fände ich schick. Mit einem schönen Bild. Es wäre, glaube ich, auch ganz gut, mal auch aufzuarbeiten, was die bisherige Werbung gebracht hat und auch die neue Werbung jetzt auch mitbringt. Weil ich denke mal, das kann auch sehr, sehr gut aussehen bei einem neuen Finanzantrag für dann die Werbung demnächst, wenn das denn gewünscht ist. Also ich hatte ja schon immer ein paar Updates ins Lattenrost geschoben. Ich kann natürlich gerne sozusagen so eine ganz genaue Analyse noch erarbeiten. Kann ich mich auch nächste Woche dran setzen, schaue ich mir das nochmal an und dann schreibe ich so, keine Ahnung, so einen Seiten-PDF oder so. Schreib das doch ruhig in das Pad, was wir haben. Gut, aber erst nächste Woche. Ja, und wie verständigen wir uns über Lattenrost, was wir da jetzt noch machen mit Text und Bild? Mika ist jetzt leider nicht mehr da, ich würde aber spontan sagen, wir pingen mal den Mika an, ob der uns da ein nettes Bild für machen möchte. Und den Text verfassen wir dann gemeinsam irgendwie im MetaMost. Ja, kannst du das vorantreiben? Ja. Sehr schön. Ich hätte am Anfang der Sitzung nicht sagen dürfen, dass ich Langeweile habe. Ja, das ist immer ganz schlecht. Ich merk's gerade, jetzt muss ich schon alles machen, toll. Für euch mache ich das gerne. Aber wenn es ansonsten zur Werbung nichts mehr gibt, würden wir zur Webseite kommen. Das weiterhin... Ja, bitte, Marco. Ja, ich habe heute die Startseite aktualisiert. Da ist jetzt die Aufstellungsversammlung drauf, auch nochmal mit dem Hinweis, dass wir Kandidatinnen suchen. Zwischenzeitlich hatte ich die Webseite da mal ein bisschen kaputt gemacht, keine Ahnung warum, aber Mika hat das alles ganz schnell wieder gefixt. Schaut nur einfach mal drüber, ob das so okay ist oder ob da noch was fehlt. Ich habe eigentlich nur Copy-Paste der Sätze aus der Einladung gemacht. Aber zur Sicherheit bitte nochmal schauen. Danke dafür. Ich habe es auch schon gesehen. Ich finde es auch sehr gut. Also vielen, vielen Dank. Ich habe auch gesehen, was du mit der Webseite angestellt hast. Aber schick, ne? Ja. Ich kann nicht wieso haben wir das nicht gelassen? Also ich meine, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal gewesen. Aber gut. Ne? Ich habe schon auf Twitter geguckt, ob die Ersten sich beschweren. Aber es waren ja, glaube ich, tatsächlich wirklich maximal 20 Minuten kaputt. Ja, gut. 20 Minuten können lang, können kurz sein. Es hat niemand gemerkt. Damit schließen wir ab. Bei der Webseite NRW haben wir weiterhin die Aufräumaktion. Das Pad dazu ist in unserem aktuellen Pad verlinkt. Wobei ich glaube, mittlerweile ist die Webseite soweit aufgeräumt, wenn ich mich mal weit aus dem Fenster lehnen darf. Ich weiß nicht, was Farko dazu sagt. Ja, denke ich auch. Also ich würde dann in Kürze so Sachen wieder rausholen, wie den Beitrag zu Unterstützungsunterschriften sammeln, bitte hier gerne Knopf drücken und so weiter. Das müssten wir so peu à peu mal alles aktualisieren, dass wir dann relativ schnell nach der RV das auch online bringen können. Aber so die wirklich alten, kaputten Links, hässliche Bilder und Falschinformationen sollten raus sein. Wenn jemandem was auffällt, gerne ins Lattenrost posten. Aber das Pad für größere Aufräumaktionen lassen wir mal so stehen, würde ich sagen. Gut. Das ist schon ein bisschen ironisch. Ich habe mich gerade durch die Website geklickt und direkt ein unscharfes Bild wiedergefunden. Werde ich nachher ins Lattenrost posten. Hast du eigentlich mittlerweile Zugang? Ja, also wenn ich wollen würde, könnte ich sogar selber ändern. Na, siehst du. Ach Mann, also ich sag gleich gar nichts mehr. Dann ändere ich das Bild natürlich liebend gerne auch noch gleich. So. Im Ach ja. Bitte. Was ich noch sagen wollte. Es stand immer noch aus, dass Isanderum gebeten hat, nochmal so eine kleine WordPress-Auffrischung zu bekommen, richtig? Okay, und ich hatte damals gesagt, ja, und dadurch, dass Mika ja so ein paar Sachen verändert hat, gucke ich gerade selber ein bisschen blöd aus der Wäsche hier und da, wie man heute auch gesehen hat. Aber die reine Beitragserstellung, also wenn wir eine PM oder einen Blogbeitrag online stellen, die ist jetzt tatsächlich wieder so wie ganz früher, so dass Isan, wir beide das dann mal kurz im Mumble besprechen können. Ich richte. Ja, schreiben wir per DM. Aber irgendwann die Tage sollte kein Problem sein. Gut, gut. Also läuft da auch was. Wir haben im Pad stehen Twitch-Seite, Kalenderzeugs, Google-Kalender, Google-Konten und wer macht's? Thema verschoben. Dann verschieben wir das Thema jetzt hier hin. Also, wer macht's? Nein, also, da ist ein Fragezeichen hinter der Twitch-Seite von Vaku. Möchtest du das erläutern? Die haben wir jetzt online und jetzt twitcht aber niemand mehr. Die Frage ist, das sieht jetzt nicht so schön aus. Sollen wir die wieder rausnehmen? Also ich würde sagen, wir nehmen sie vorübergehend offline. Also zumindest, ich würde sagen, wir nehmen die Seite aus dem Menü raus, was nicht heißt, dass keine Streams mehr kommen. Also wir sind gerade, wir nennen es einfach mal so eine Monatspause oder so. Also da kommt bestimmt nochmal irgendwann wieder was. Aber wir müssen natürlich jetzt nicht auf der Webseite mit einem extra Menüpunkt darauf aufmerksam machen, dass wir aktuell nichts können auf Twitch sozusagen. Aber da wird wieder was kommen, aber solange würde ich sagen rausnehmen. Ja, okay, dann mache ich das. Ich hätte jetzt gedacht, ich soll das auch machen. Gibt es denn da was Konkretes oder wird denn da schon irgendwie im Hintergrund geplant oder wie sieht es da derzeit aus? Was wirklich Konkretes gibt es nicht. Im Hintergrund Planung ja, aber nicht so, dass man jetzt hier irgendwas präsentieren könnte. Aber grundsätzlich im Hintergrund läuft da schon etwas. Kleine Bitte, nehme mich mit ins Boot. Also guck mal, dass da, also wenn da schon Gespräche laufen mit Menschen, dann nehme ich da ruhig mal mit. Dann gucke ich mir das auch nochmal an. Also ich bereite auch derzeit ein bisschen was vor, damit der Kanal tatsächlich nicht komplett leer geht. Nehme ich so zur Kenntnis, also dann werde ich dich in die weitere Planung mal mit einbeziehen. Gut, kriege ich hin. Aber dann könntest du mir ja sozusagen auch schon mal dann bei Bedarf sagen, was du schon geplant hast im Hintergrund, dass wir uns sozusagen ein bisschen absprechen könnten. Ja, wenn, dann wären es Dinge, die nur nebenher mitlaufen, also die auch nichts mit irgendwas anderem, was auch da ist, dann auch mit reinkommen. Aber wir schauen mal, vielleicht gibt es da ja was. Besprechen wir dann demnächst. Genau, das hört sich gut an. Dann war noch das andere Zeugs mit Kalender. Was ist damit? Möchte sich dazu jemand äußern? Wollen wir ja machen. Wollen wir aber nicht mit Google machen. Deswegen hatten wir gesagt, wir müssen abwarten, was mit unserer Cloud passiert. Und dann, wenn die Cloud wieder funktioniert und wir da alle draufkommen und umgezogen sind und so weiter, dann könnten wir mit Daniels Hilfe gegebenenfalls da irgendwas verbasteln, wenn ich das richtig verstanden habe. Ahnung davon habe ich überhaupt nicht. Perfekte Voraussetzung. Gut, das heißt, da wird im Hintergrund wahrscheinlich dann einfach nochmal geguckt und geschaut. Ja, gibt es allgemein zur Webseite Fragen oder Anmerkungen? Nein. Okay. Cremenest. Podcaster und Podcasterinnen gesucht und mein Name. Und der von Hergon. Gut. Gibt es vom Krähennest irgendwas? Ja, kommt denn da noch was von euch? Nö. Nö. Dann können wir das auch aus dem Protokoll rausnehmen, da die Zeile. Ist raus. Ich weiß jetzt. Ja, gut. Ja, also Krähennest, die Vaku hat uns ja auf dem APT gezeigt, wie man Audiodateien schneidet. Das heißt, wir wissen jetzt alle, wie das Krähennest funktioniert. Gut, vielleicht kommt ja demnächst nochmal was, wer weiß. Jedenfalls werden weiterhin Leute gesucht, die Podcasts da machen. Ich weiß aber zum Beispiel von der AG Pflege und Gesundheit kommt ja ab und zu mal irgendwas in die Richtung Podcast, vielleicht da mal anfragen. Ich weiß auch, die in Witten, die hatten ja, vor, als sie ins Kommunalparlament gewählt wurden, Podcast und die wollten irgendwie eine zweite Staffel oder so, ob man da das irgendwie mit dem Krähennest verknüpfen könnte, müsste man mal nachfragen. Ich glaube, das hatte Mika bereits getan und die Antwort war irgendwie negativ. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Es hatte, glaube ich, technische Gründe. Der Podcast der Wittner ist auch tatsächlich sehr, sehr wittenbezogen. Das muss man dazu sagen. Ich glaube, es gab mal da noch ein Ding, dass sie mal mit Dresden mal was gemacht haben und da sich mal ausgetauscht haben. Aber sonst hatte der Podcast dort auch nur einen reinen Wittener Bezug. Ja, okay, dann ist die Frage, ob das für NRW überhaupt sinnvoll ist. Guter Einwand. Dann würde ich sagen, lassen wir das Krähen, das ist jetzt erstmal in dem Sinne den Punkt leer. Es sei denn, irgendjemand hat noch was. Nö, dann kommen wir zu den Veranstaltungen, Terminen und Aktionen. Da haben wir am 30. Oktober, also morgen, die Großdemo gegen das Versammlungsgesetz NRW in Köln mit eigenem Piratenblock, der Block 10, direkt neben den Düsseldorfer Fußballfans. Und am 20. und 21. November die AV in Bielefeld zur Landtagswahl. Wie sieht es morgen mit der Großdemo aus? Ich denke mal, Vago wird da sein? Nein, diesmal nicht. Ja, wie? Die Frage wäre, ob es Bilder gibt, die man dann zeitnah vertwittern könnte oder posten könnte. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer da sein wird. Ihr könntet vielleicht den Kölnern mal eine Twitter-DM schreiben und fragen, ob von denen jemand da ist. Also wenn ich irgendwas von Piraten sehe, dann werde ich das einfach reposten und ansonsten mal vielleicht morgen tatsächlich die Leute anschreiben, so seid ihr jetzt da und habt ihr Material für uns. Ja, wir werden schauen, das wird schon irgendwie sich ergeben. Und AV in Bielefeld, gut, ist halt die Frage, inwiefern man das überhaupt für Social Media teilen kann, aber da denke ich mal, ist der Großteil der AGÖA anwesend, von daher ist das das geringere Übel von den beiden. Gibt es allgemein zu den Veranstaltungen, Terminen und Aktionen Fragen oder Hinweise oder Anmerkungen? Nö, gut. Organisatorisches, auch da ist nichts. Möchte jemand da irgendwas anmerken oder hat noch was? Auch nicht der Fall, gut. Dann kommen wir zum Sonstigen. Da war die Frage nach dem Praktika. Da wollte man bei verschiedenen Leuten mal nachfragen. Ist das geschehen, ist die Frage. Aber sicher, dass es das geschehen. Ich habe bisher Rückmeldungen von Rhein-Erft und Witten. Und es ist auch so, dass wo jetzt demnächst mit PR02 dann es in so eine Art Infotreffen dazu geht, wie man sich das vorstellt, weil das ist schon noch eher so ein großes Fragezeichen. Okay, ich meine, du hattest da tatsächlich auch schon mal irgendwo noch was zu geschrieben oder gesagt, aber das heißt, es wurde nachgefragt und es wird noch geschaut. Aber es besteht Interesse, wird reingeschrieben. Sehr gut. Also da läuft auch was. Kommunikationskanal für den Landesverband Nordrhein-Westfalen, da gab es den Vorschlag, einen Telegram-Channel intern und öffentlich. Gibt es dazu was zu sagen? Also interne Telegram-Channel, glaube ich, haben wir. Öffentlich, glaube ich, jetzt nicht. Da ist die Frage, wollen wir sowas? Und wenn, wer macht? Ich glaube, da hatten wir uns schon auf MetaMoss schon geeinigt. Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Es kann sein, dass da inzwischen auch der Diskussionsstand jetzt auch ein neuer ist. Also das Ganze ist ja aus dem vorletzten Protokoll quasi übernommen. Das war ein Hinweis, Vorschlag beziehungsweise eine Frage von Dani gewesen, ob wir sowas wollen. Passt eigentlich auch gar nicht so ganz jetzt in unsere Sitzung, also in unseren Zuständigkeitsbereich der AGÖA, aber kann man sich ja vielleicht als Landesvorstandsmitglied mal mitnehmen oder so, keine Ahnung. Aber was sollen wir hier entscheiden? Okay, Vaku teilt aus. Okay, gut. Das heißt, das ist nicht für uns, sondern wird an irgendjemanden aus dem LAVO weitergegeben. Gut. Lustig, wie alle aus bis auf Felder hier LAVO sind. Gut. Ja, ich finde aber trotzdem, dass wir das ein bisschen trennen müssen. Also das meine ich durchaus ernst. Das ist hier die Sitzung der AGÖA und wir haben nichts damit zu tun, irgendwelche Kommunikationskanäle anzubieten oder zu verteilen. Wir kommunizieren über Lattenrost, das ist unser Ding und alles andere geht uns eigentlich hier erstmal nichts an, finde ich zumindest. Das betrifft übrigens auch den nächsten Punkt. Der nächste Punkt wäre das Anschreiben an die Mitglieder, Aufruf zur Mitarbeit, Ausschreibung, ÖA. Das ist eher tatsächlich ja ein Anschreiben vom LAVO und dann über Daniel wahrscheinlich rausschicken. Mhm. Ja, ich finde das auch eine gute Idee. Ich finde den Zeitpunkt gerade nicht so besonders richtig, weil wir ja auch gerade zum LPT eingeladen haben, jetzt zur AV eingeladen haben, gegebenenfalls demnächst noch andere E-Mails, was Wahlkampf angeht, rausgehen. Da müsste man mal schauen, wann man das anbietet, damit Menschen nicht irgendwie einmal in der Woche mit E-Mails belästigt werden. Ich glaube tatsächlich auch, die Mail würde untergehen und wir würden böse Mails bekommen, halt auf mich voll zu spammen. Vielleicht dann sozusagen Anfang des nächsten Jahres, wenn es ein bisschen weniger an Mails ist, müsste man schauen. Wir als ÖA müssten, glaube ich, halt nur sagen, was wir konkret brauchen, in welchen Aufgabenbereichen und wie die Aufgaben sind und das dann dem Landesvorstand mitteilen, damit der Landesvorstand dann sozusagen diese Ausschreibung macht, beziehungsweise an die Mitglieder versendet. Ja, also die Ausschreibung gibt's ja. Die könnten wir auch durchaus häufiger mal auf Social Media bewerben. Die ist ja auch in unserem Menü sogar, glaube ich, zweimal verlinkt. Dann wäre ja sogar die Frage, ob wir diese Ausschreibung nicht nehmen und sozusagen mit der Social Media Werbung verknüpfen, dass wir sozusagen diese Ausschreibung bewerben als Werbung. Das meinte ich. Ah, siehst du, gut. Ja, das ist, wird ja jetzt im Hintergrund schon bereits geplant. Das heißt, das wird bald auch Realität. Das heißt, da gibt es dann bald die Werbung wahrscheinlich dazu. Und hoffentlich auch viele Bewerbungen hier in der ÖA. Gut. Dann haben wir noch Ausbau der Webseite mit Fokus auf SEO, also Textoptimierung und Pageoptimierung, Fokus auf Bild und Video. Möchte dazu jemand was sagen? Ja, das war auch ein Vorschlag von Dani gewesen und wir hatten da, glaube ich, mehrfach nachgefragt, weil auch Mika hatte nicht so ganz verstanden, worauf Dani hinaus wollte. Er hatte mir jetzt vor einiger Zeit so einen Link geschickt, was SEO beschreibt oder wo man auch gucken kann, wie die eigene Seite steht. Ich habe aber ehrlich gesagt noch keine Zeit gehabt und keinen Kopf dafür gehabt, mich da mal mit zu beschäftigen. Ich werde mir das mal angucken und das gegebenenfalls auch ins Lattenrost dann posten, damit ihr auch mal schauen könnt, was an der Webseite, an unserer Webseite zu verbessern wäre. Ich hoffe, wir verstehen das. Doch, ich glaube schon, das kriegen wir irgendwie hin. Also langsam erinnere ich mich grob, dass diese eine Sitzung war, wo Dani wirklich tonnenweise Vorschläge hatte. Aber das kriegen wir sicherlich hin. Ansonsten SEO, ich kenne mich da minimal aus. Also das wird nicht daran scheitern, dass wir es nicht können. Gibt es allgemein zum Punkt Sonstiges denn sonst noch irgendwas? Da springt jetzt gerade keiner auf, von daher gehen wir weiter im Protokoll, dann kommen wir zu den Werkzeugen und Links. Da ist, ja, wie immer, die ganzen Links, Wiki-Seite der AG, neu zur Bundestagswahl, gut, neu ist es nicht mehr. Ich denke mal, da gibt es jetzt nicht groß zu sagen, von daher kämen wir zum nächsten Termin. Der nächste Termin wäre nämlich am 12. November, wie immer um 21 Uhr im NRW-Mumble. Und wenn ihr jetzt nichts mehr habt, oder noch irgendwelche Anmerkungen, dann würde ich die Sitzung heute um 21.49 Uhr schließen. Bedanke mich für eure Mitarbeit, für eure Beiträge. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Bedanke mich für eure ganze Arbeit im Landesverband. Sage Danke auch im Namen der AGÜA. Und man sieht sich. Danke dir. Danke.